Ohne Heim bin ich jung geblieben. Es hat die Neid mich herausgetrieben. Wenn ich auch in 13 Jahren gehe. Auf der Bühne im Berliner Café Burger steht der Musiker, Sänger und Dichter Daniel Kahn. Groß, schwarzer Vollbart, Mitte 30. Sein Hut und der ungebügelte Anzug passen zum Lokal, das mit seinen alten Stühlen und Tapeten einen Kontrast zur Schickimicki-Umgebung von Berlin-Mitte bildet. Die Bühne ist klein und voller Krempel. Vogelmasken mit langen Schnäbeln starren von den Mikroständern, als wollten sie den Zuschauern sagen, glotzt nicht so romantisch. Begleitet von seiner Band The Painted Bird singt Daniel Kahn poetische Balladen, böse Moritaten und politische Kampflieder. Dazu spielt er Klavier, Akkordeon und auf einer Ukulele, die aus einer Zigarrenkiste gebaut ist. Manchmal schmettert er seine Texte in ein Megafon. Auf Englisch, Deutsch oder Jiddisch. Quetscht das Kneppel, die Wiederentdeckung der jiddischen Sprache und Musik. Von Ulrike Klausmann. Danke Gott, dass ich mal gehen und runtergehen und tun, dann quetscht das Kneppel. Quetscht das Kneppel. Ich will noch viele, viele Bomben, sie wählen mir auch runter auf den Kneppel. Quetscht das Kneppel. Quetscht das Kneppel. Ich will noch viele, viele Bomben, sie wählen mir auch runter auf den Kneppel. Quetscht das Kneppel. Quetscht das Kneppel. Danke Gott, dass ich und nicht und zum Mund nicht gequetscht und auf den Kneppel. Quetscht das Kneppel. Quetsch das Kneppel! Shalom Aleichem! Aleichem Shalom! Wir sind in der bemalten Vogel, ich heiße Daniel. Ihr versteht mich, ja? Ja. Abissale! Abissale! Genick! Ihr versteht genick! Die Zuschauer, überwiegend jüngere Leute, lächeln, als Daniel Kahn sie auf Jiddisch begrüßt. Diese Sprache klingt fremd. Und doch sehr vertraut. Aid ist einmal gekommen in Paris, hat dem seiner Bekannten geführt auf den jüdischen Beisäulen und dort haben sie gesehen Rothschilds Käse mit der Größe, schöner Mazeide. Guckt der Jid und guckt auf der Mazeide und sagt zum Bekannten seinen, seist, Janko, das heißt geweckt. Ich bin in Detroit aufgewachsen, einfach amerikanisch assimiliert. Meine so kulturelle Erziehung als Amerikaner hat mit so Rock und Motown, Soul und Punk und Folk zu tun. Und meine jüdische kulturelle Ausbildung in der Zeit ging um so eine liberale Version von der Religion. Und ja, Theater. Ich habe in einem jüdischen Theater gearbeitet, aber das hatte nichts mit Jiddisch zu tun. So, die jiddische Sprache habe ich auch in der Zeit nicht gehört, obwohl meine Großmutter damit auch gewachsen war. So, alles kam später. Klezmer kannte ich gar nicht als Kind, aber später in New Orleans habe ich Klezmer entdeckt. Als einer der Musikstile, die in New Orleans so lebendig sind. So, ich kenne ein paar Bands in New Orleans, die Klezmer spielen, neben Jazz und Funk und Blues, R&B, Soul, Gospel und so weiter. Und dann, als ich in New Orleans gewohnt habe und Musik auf der Straße gespielt habe, haben einige mir Klezmer-Melodien so gezeigt, am Akkordeon. Und ich fand es einfach funky. Und ja, besonders cool, dass es ein Teil der europäischen jüdischen Kultur ist. Aber erstens ist es verdammt gute Musik. Verfremdungsklezmer nennt Daniel Kahn seine Stücke. Als ich nach Berlin gezogen bin vor 7 Jahren, war Brecht eine große Inspiration für mich. Ist er immer noch. Ich habe Theater studiert. Der Verfremdungseffekt war nichts Fremdes für mich. Bertolt Brecht hat den Verfremdungseffekt fürs Theater erfunden. Schräge Einschübe, Kommentare oder Lieder sollen verhindern, dass die Zuschauer sich mit den Figuren auf der Bühne identifizieren. Der Verfremdungseffekt oder Verfremdungsklezmer ist sozusagen, man glaubt, dass man weiß, was etwas ist, und dann erlebt er das wie zum ersten Mal. Das ist der Verfremdungseffekt. Etwas Altes neu zu machen. Well, 1, 2, 3, 4, join the marching jobless corps. No work in the factories, no more manufacturing. All the tools are broken, rusted, every wheel and window busted. Through the city streets we go, idle as a CEO, idle as a CEO. Daniel Kahn hat Liedtexte von Brecht und Tucholsky im Repertoire und alte jiddische Arbeiterlieder. Der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund von Litauen, Polen und Russland kämpfte seit Ende des 19. Jahrhunderts gegen Antisemitismus und für eine sozialistische Revolution. Daniel Kahn ruft uns ein vergessenes Kapitel der Geschichte in Erinnerung: die säkulare jiddische Kultur. Er knüpft an diese Tradition an und führt sie fort, indem er Lieder über Themen unserer Zeit auch auf Jiddisch singt, kombiniert mit Deutsch oder Englisch. In dem Lied über den Sturm Katrina in New Orleans kritisiert er die Gleichgültigkeit mancher Politiker. Sie hat geschrien, lieber Gott, was tust du uns zu schaden? Aber der Präsident hat sich zu sehen nicht zugehört. Ich stell's euch vor, liebe Menschen, dem Kurden, wie groß ist gewesen, Gott Sohn, wenn viel Wasser ist rein in die Burben. Und in die Gassen ist als verloschen geworden. Hey, hey. In Kanada 2004 war das erste Mal, dass ich Jiddisch im modernen Kontext gehört habe. Im progressiven Kontext. Class Canada ist ein Workshop-Woche in den Bergen in Kanada. Und dort, ja, spielt man Klezmermusik und lernt Lieder und macht Theater. Und vor allem war es mir interessant, weil zum ersten Mal habe ich bemerkt, dass das war nicht nur ein Ort, wo man irgendwie eine alte Kultur forscht oder entdeckt, sondern es ist an solchem Ort, dass diese Kultur sich entwickelt und lebt noch. It's still evolving. It's still alive. Es ist nichts Neues, dass wir eine Revival von jiddischer Kultur haben. Das ist eine lange Geschichte, seit 30 Jahren. The Klezmatics were the second wave of this so-called revival, and the first wave. Die Klezmatics gehörten zur zweiten Welle des sogenannten Revivals. Die erste Welle begann, als die Leute in den 1960er Jahren bis in die 80er hinein den Faden wieder aufnahmen, der zerrissen worden war. Heute gibt es junge Leute, die mit jiddischen Liedern aufgewachsen sind. Das war für die ganze Generation davor verloren. Es ist bemerkenswert und es ist schön, an diesem Prozess beteiligt zu sein. Denn immerhin begann Klezmatics vor 24 Jahren. Das heißt, viele Leute sind mit unserer Musik aufgewachsen. Und das ist wirklich schön. Klezmatics been together for 24 years, so people have, you know, grown up, you know, hearing our music, and it's really, really nice. Lawrence Klemberg ist die Stimme der Klezmatics, einer der bekanntesten Gruppen der New Yorker Klezmer Avantgarde. Dein Fut ist reit, Herzi, mein Kind, ich mein doch ganz gewiss dein Glück. Die hast doch schon so viel Sinn auf jeden Schritt in neuen Blick. When I was growing up, people weren't really actively teaching Yiddish. Als ich jünger war, gab es zwar Jiddisch-Unterricht, es gab jüdische Schulen, auch weltliche, aber nur als Nischen. Wo ich aufgewachsen bin, da kannte ich keinen, der Jiddisch sprach, wie zur Zeit meiner Großeltern. Daher musste ich es lernen, als ich anfing, mich für jüdische Musik zu interessieren. Aber den Klang hatte ich seit meiner Kindheit im Ohr. Wenn ich viel in sich noch gut kein Geld. Auf der Flucht vor den Pogromen in Osteuropa haben seit Ende des 19. Jahrhunderts viele Juden in Amerika eine neue Heimat gefunden. Der junge amerikanische Schriftsteller Peter Menzel erzählt in seinem Roman »Bibliothek der unerfüllten Träume« die Geschichte eines Juden aus Russland, der nach langer Odyssee in New York landet. Das Jiddische schwebte über den Straßen von New York und verwandelte die Luft in ein gutturales Grau. Das Einzige, was sich über diesen Dunst erheben konnte, waren die riesigen, die Wolken teilenden Gebäude, die in der Ferne aufragten wie die Finger der Hand Gottes. Staunend betrachtet der Neuangekommene die Schilder an den Geschäften der Lower East Side von New York, auf denen sich die Bereitschaft der Juden schon ankündigt, sich den modernen Lebensformen der neuen Welt zu öffnen. Natürlich gab es Dutzende von Metzgerei, Schneiderei und Buchhandlungsschildern, die zu erwartenden jiddischen Aushänge an jiddischen Läden mit den zu erwartenden bärtigen Juden hinter den Schaufenstern. Doch ließ sich unsere alte Weltsprache offensichtlich auch auf vielfältigste Weise für die Zwecke der neuen Welt nutzen. Es gab Schilder für jiddische Schönheitssalons, für jiddische Telegrafenämter. Es gab Schilder für Detekteien, die sich auf das Aufspüren von Ehemännern spezialisiert hatten und sofortige Unterhaltszahlungen oder Fotos vom Grab garantierten. In einer Aufnahme aus dem Jahr 1929 macht sich der Bühnenstar Aaron Lebedev über die Anpassung der Juden an die neue Welt lustig. Mein Bart ist weg und meine Schläfenlocken auch. Und wenn du fragst, wie kann das sein? Dann ist die Antwort, lieber Freund, was kannst du machen? Das ist Amerika. Das Lied ist neu herausgebracht worden von dem Frankfurter Musiker und DJ Schanzel. Koscher Nostra heißt das Album, auf dem angeblich die Lieblingslieder der jüdischen Gangster Manhattans zusammengestellt sind. Auch alte Schnulzen von Tom Jones oder Connie Francis sind dabei, auf Jiddisch gesungen. Heute gehört es in den USA unter jüdischen Musikern schon fast zum guten Ton, Klezmer und jiddische Lieder mit Club-Sounds zu kombinieren. Zu krächzenden Klarinetten und jauchzenden Geigen wird auf Jiddisch gerockt und gerappt oder im Reggae-Groove gesungen. Du kaufst dein Brot mit Stiglich von meinem Leben, aber alles, was ich hab, hat mir Gott gegeben. Der Ska-Reggae-Musiker und Produzent King Django erzählt über die Entstehung seines Roots and Culture-Projektes im Jahr 1998. Das Label, bei dem ich damals war, schlug mir vor, eine Weihnachtsplatte aufzunehmen. Ich sagte, nein, ich bin Jude und ich feiere kein Weihnachten. Ein paar Wochen später sagte Fred, der Typ vom Label, hey, dann eben Ska Mitzwa. 100 Jahre ist kein Alter für eine Stadt. Aber Tel Aviv ist auch deshalb jung, weil hier so viele Menschen unter 30 leben. Sie treffen sich am Strand, in den Cafés oder abends in den vielen Clubs. In den Straßen hört man alles Mögliche. Englisch, Französisch, Russisch und natürlich Hebräisch, die Landessprache. Nicht alle Israelis haben Vorfahren, die früher Jiddisch gesprochen haben. Die sephardischen Juden aus Spanien, die später Richtung Türkei und Orient zogen, sprachen Ladino. Jiddisch ist die Sprache der Aschkenasim, der Juden aus Mittel- und Osteuropa. Das sprechen heute fast nur noch die Orthodoxen in Jerusalem, New York oder Antwerpen. Aber in Tel Aviv ist nichts davon zu hören. Nur der Schrotthändler, der unverdrossen seine Pferdekutsche um die Autoschlangen herumlenkt, ruft auf Jiddisch alte Sachen. Man versteht es kaum und wahrscheinlich weiß der Rufer selbst nicht, aus welcher Sprache seine Parole stammt. Gehört das Jiddische in Israel zu den alten Sachen, von denen man nichts mehr wissen will? Die Leute in den Straßencafés diskutieren lebhaft. Der dröhnende Lärm der Autos scheint sie nicht zu stören. An einer der lautesten Kreuzungen der Stadt sitzt ein Mann mit grauen Schläfen im schwarzen T-Shirt und tippt mit stoischer Gelassenheit in seinen Laptop. Auf dem Kaffeetischchen verdunstet ein Cappuccino. Daneben stapeln sich Bücher. Ganz obendrauf ein roter Ledereinband mit dem Titel »The Meaning of Yiddish«. Ja, ich schreibe meine Doktorarbeit über einen israelischen Dichter, der auch in Polen geboren ist. Und es gibt einen großen Einfluss von Jiddisch auf seine Dichtung, ja. Roy Greenwald ist Literaturwissenschaftler und spricht Hebräisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Jiddisch hat er in Paris gelernt. Jiddisch stellt vor, eine Möglichkeit, seine jüdische Identität aufrechtzuerhalten, ohne religiös zu werden. Das heißt, Jiddisch ist assoziiert heute auch mit einer sehr weltlichen Tradition, die national ist, aber nicht politisch im engen Sinne des Wortes ist. So, es hat nichts zu tun mit dem Staat Israel, auch nicht mit der Religion. Es ist eine Sprache, die auch eine Welt in sich hat, ja. Über die Zukunft des Jiddischen macht Roy sich keine allzu großen Illusionen. Das hängt davon ab, was man unter Zukunft versteht. So, Jiddisch wird nie sein, was die Sprache vor dem Zweiten Weltkrieg war. Also, man muss sich vorstellen, dass vor dem Krieg haben mehr als 13 Millionen Menschen Jiddisch gesprochen als Muttersprache. Sowas wird nie weiterkommen. Aber Jiddisch kann weiter existieren als eine Tradition, als eine Kultur. In dem Roman »Bibliothek der unerfüllten Wünsche« von Peter Mensoh reflektiert der Ich-Erzähler über die jiddische Literatur. Wenn die jiddischen Schriftsteller eines gemein hatten, dann war es eine Art leidenschaftlicher Irreligiosität, die sich nur bei jenen findet, die in der religiösen Tradition geboren und aufgewachsen und ihrer überdrüssig geworden sind. In einem Gedicht von Jakob Gladstein steht eine Zeile, die mich angesprochen hat, wie selten eine andere. Der Gott meines Unglaubens ist herrlich. Jiddisch ist die Sprache, die dem Deutschen am ähnlichsten ist, sagt Roy Greenwald. Jiddisch stammt aus dem Rheinland. Da hat man angefangen, Jiddisch zu reden. Man hat es früher jüdisch-deutsch genannt. Und es war eine Art Mischung von hebräischen und aramäischen Komponenten und Deutsch, also Mittelhochdeutsch, die als Dialekt in der Gegend gesprochen wurde. Seit Jiddisch war die Sprache von Juden auch im Westen Europa bis der Emanzipation. Da hat man Jiddisch gegen andere Sprachen getauscht, Deutsch, Französisch und so weiter. Im Osten gab es keine Emanzipation. Juden haben immer noch bis zum 20. Jahrhundert nur Jiddisch gesprochen. Das war die Hauptsprache von Juden im Osten, ja. 80% der Wörter im Jiddischen stammen aus dem Deutschen, sagt Roy Greenwald. Die anderen aus dem Hebräischen und Slawischen. Und die deutsche Sprache hat einige Wörter aus dem Jiddischen übernommen. Pleite machen zum Beispiel kommt aus dem Jiddischen. Das heißt, es kommt aus dem Hebräischen durch den Jiddischen. Pleite heißt auf Hebräisch pleta, das heißt to run away. Und pleite machen heißt eigentlich, wenn man bankrott macht, muss man weg. Und es gibt mehrere Beispiele. Mokum heißt eigentlich ein Markt. Und immer noch in Holland nennen die Einwohner Amsterdam Mokum, das heißt der Markt. Und das kommt auch aus dem Jiddischen. Und Mokum ist eigentlich Makom auf Hebräisch, das heißt der Ort. Mokum heißt auch die Jubiläums-CD der Amsterdam Klezmer Band, die sich 1997 gegründet hat. Die Band gehört zu den bekanntesten Gruppen der Klezmer- und Balkanszene. Die Weltmusikzeitschrift Beyond schreibt über ihre Musik: Man nehme eine Dosis Klezmer mit einer ordentlichen Prise Ska, füge einen Schuss Balkan und ein klein wenig Gypsy hinzu und garniere dies mit einem Esslöffel Jazz und einem Teelöffel Punk. Einmal ordentlich durchrühren und voilà! Schon hat man das Rezept der Amsterdam Klezmer Band. Ihr Klezmer-Style packt jeden an den Eiern. Wenn Bläser, Kontrabass, Akkordeon zusammen einsteigen und ihren pulsierenden Groove voller subtiler und roher Energie vollführen, wird das Publikum so richtig zum Schwitzen gebracht. Das jiddische Theater von Tel Aviv. Das Durchschnittsalter der Zuschauer ist weit über 60. Abgesehen von ein paar Jugendlichen, die offensichtlich von ihren Großeltern mitgebracht wurden. Über der Bühne werden die Texte ins Hebräische und ins Russische übersetzt. Gegeben wird das Stück Die Malke von Palatz, also Die Königin des Palastes, aus dem Jahr 1955 von der erfolgreichen israelischen Autorin Lea Goldberg, die in Deutschland geboren und 1935 nach Israel ausgewandert ist. Die Aufführung wirkt steif. Die ganze Atmosphäre hat etwas Museales. Es tut mir sehr leid, Herr Sabrotzki, aber wir müssen bleiben die Nacht du im Palast. Ich bin nur eine Hüterin, ich habe nicht den Schimmelsdruck gesetzt wegen fremder Menschen. Und wo wollen wir denn? Du klingst und ein Studium geht über eine Chefin. Sehr wertvoll, schön, die finde man als ich. Klingen in der Saarschule. Ich habe schon geprüft zu klingen, die Linie ist abgehakt. Der Schriftsteller Michael Felsenbaum hat das Stück ins Jiddische übersetzt. Er wurde 1951 in der Ukraine geboren und lebt seit den 90er Jahren mit Frau und Sohn in einem Vorort von Tel Aviv. Mit seiner hageren Gestalt, der Brille, den langen Haaren und dem roten Vollbart sieht er aus wie jemand, der in seinen Büchern zu Hause ist. Nicht. Warum nicht lügen? Das verstehe ich. Das ist technisch gut. Michael Felsenbaum ist ein eigenwilliger Typ. Er will sogar bestimmen, wie das Interview-Mikro gehalten wird. Ich war doch ein Klezmer 40 Jahre. Ich habe gearbeitet mit Mikrofonen. Klezmer ist ein jiddisches Wort mit hebräischen Wurzeln und bedeutet Musikinstrument oder Musiker. Michael Felsenbaum, der Theaterstücke, Gedichte und Romane auf Jiddisch und Hebräisch schreibt, gehört zu den wenigen, die das Jiddische als erste, also als Muttersprache gelernt haben. Ich war ein Knabe von 8 Jahren, war bei meiner Großmutter in Ukraine. Das ist ein Katzensprung nach Kiew. Das ist die alle kleinen Städtchen, welche sind beschrieben bei Sholem Aleichem, in alle seine Erzählungen und auch Romanen. Sholem Aleichem war einer der großen jiddischen Dramatiker und Erzähler, der mit Humor und Satire unter anderem die Welt des osteuropäischen Städtels beschrieb. Diese längst untergegangene Welt scheint in den Kindheitserinnerungen von Michael Felsenbaum wieder lebendig zu werden. Ausführlich berichtet er, wie er als Achtjähriger bei einer feuchtfröhlichen christlichen Hochzeit Akkordeon gespielt hat. Nach 50 Stücken hatte er nur noch eines im Repertoire. Ein sehr trauriges Stück. Ich habe angefangen zu spielen, den Polonaise von Michail Oginski. Die Braut weint, alle weinen schrecklich. Und ich spiele und ich weine auch, weil das ist sehr schrecklich. Der dritte Teil von Polonaise, diesen ist sehr bravour. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ich habe ausgetrunken das Wasser von diesen Gläschen und gleich angeschlafen. Ich habe getrunken den Schnaps. Ja, und das war mein erster Auftritt als ein Musiker und Klezmer. Michael Felsenbaum beschreibt, wie er als Jude in der Sowjetunion unterdrückt wurde. Er hatte nicht die gleichen Rechte wie die anderen. An den Unis zum Beispiel durfte nur eine bestimmte Prozentzahl Juden studieren. Die jiddische Kultur wurde verachtet. Verboten offiziell, das war niemals nicht. Aber es waren geheime Direktiven, schon nach 1957. Man hat geschlossen Synagogen. In Florest, ein kleines Städtchen, waren 3 Synagogen geschlossen. Total. Keine Zeitungen waren schon nicht. Gar nicht. Keine Schule nicht, gar nicht. Nach 1957 hat man angefangen, die Zwangsrussifikation. Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs konnte Michael Felsenbaum ausreisen. 1991 kam er mit seiner Familie nach Israel und musste feststellen, dass auch hier das Jiddische nicht besonders wertgeschätzt wurde. In Israel, Jiddisch hat keine Zukunft nicht. Jiddische Kultur in jiddischer Sprache, vielleicht wie in einem Museum oder in die orthodoxischen Kreisen, welche hat nicht keine Bindung mit Kultur. Im heutigen Russland entdecken jüdische Musiker die Sprache und Kultur ihrer Großeltern wieder. Überhaupt eignen sich junge Künstler auch die anderen Traditionen wieder an, die zur Zeit der Sowjets unterdrückt wurden. Die Moskauer Ethno-Rock-Gruppe Najechowitschi mixt uralte Gesangstechniken aus dem Altai-Gebirge mit Jiddisch und modernen Elementen und macht daraus punk-psychedelischen Rock'n'Roll. Als wir vor Kien Sevastopol ist nicht weit in Sinteropol, dort wird das Tanze ihr Fahrrad. Na, was wir suchen, na, ihr Glicken, sie das Tanze, ja, nein, sie können, die Hälfte unseres Repertoires ist ein Bündel munterer Klezmer-Stücke, die mit der Redlichkeit eines besoffenen Goldschmiedes behandelt wurden. Und die andere Hälfte jiddischer Folk, sowjetischer Pop und klezmerisierter Rock. Auf ihrer CD mit dem Titel Klezmer is Dead macht Gastsänger Psoy Kurulenko aus einem jiddischen Lied einen mongolischen Kehlgesang. Amol is given a maise. Die Meise ist gar nicht freilich, die Meise hebt sich auch nicht mit einem jüdischen Meilich. Haoren Hashlishit ist hebräisch und bedeutet das dritte Ohr. So heißt der angesagteste Musikladen von Tel Aviv. Klezmer-CDs sind hier allerdings kaum zu finden. Good Klezmer Music. Gute Klezmer-Musik wird von den großen Verlagen nicht produziert. Es sind eher kleine Labels. Deshalb findet man sie nicht so leicht. In der Abteilung Jazz, Classic, Ethno steht Benny Shemtov hinter der Theke. Kräftig, krause wilde Haare und Rauschebart mit hellen Silberstreifen. So ähnlich muss Karl Marx in seinen besten Jahren ausgesehen haben. Heute interessiert sich nur noch eine Minderheit für jiddische Kultur, sagt er. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass kaum noch einer die Sprache versteht. Es klingt nach altem Zeug, heftigem Zeug, das nicht sehr lustig ist. Es ist eine vergessene Sprache. In den 60ern und 50ern gab es noch viel jiddische Kultur und Tradition, Komiker vor allem. Die haben viele Shows auf Jiddisch gemacht. Jetzt gibt es kaum noch Leute, die es verstehen. Es gibt Oi Division, die machen traditionelle jüdische Musik, aber auch alternativen Rock, Pop und sowas. Aber Jiddisch ist nicht mehr gefragt. Es ist eine Randerscheinung. It stays in the side. Где берутся дети? Ну откуда? Видно, хайм с того света продолжает дело это. Ну-ка, ночью лавочку закрой. Oi Division gilt als Punk. Denn Punk ist, was die Eltern nicht mögen, sagt Daniel Kahn. Und warum die Elterngeneration die alten jiddischen Lieder nicht mag, erklärt der Klarinettist von Oi Division, Eyal Talmudi. When the generation of our grandparents who came from Europe after the war, als die Generation unserer Großeltern von Europa nach Israel kam, war die Stimmung in Israel so, dass es nicht angesagt war, irgendeine Sprache außer Hebräisch zu sprechen. Es war peinlich, wenn Kinder mit den Eltern oder die Eltern untereinander Jiddisch sprachen. Deshalb hat es eine politische oder gesellschaftliche Bedeutung, wenn Oi Division oder wer auch immer jiddische Lieder singt. Daher ist unser wichtigstes Ziel, diese Lieder zu bewahren, sie aufzunehmen, bevor die letzten Menschen, die sie noch kennen, nicht mehr da sind. Ich glaube, viele Menschen bedauern, dass wir nicht schon gleich nach dem Krieg diese reiche Kultur weiterentwickelt haben. But having this rich culture that we should have been continuing since the war. Es brennt, Friedeluch, es brennt, oi unserem Städtelnebuch brennt. Böse Winden mit ihr Gossen reißen, brechen und zerblosen, starker noch die wilde Flammen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt da so sich mit verlegten Händ. Und ihr steht und guckt da so sich, wie unser Städtele brennt. Der polnische Schriftsteller Isaac Leib Peretz, der zu den Begründern der modernen jiddischen Literatur gehört, schrieb über seine Muttersprache: Jiddisch ist die Sprache, die für immer Zeugnis ablegen wird über die Gewalt und Mordtaten, die man uns angetan hat. Sie trägt die Spuren unserer Vertreibung von einem Land zum anderen. Die Klagen unserer Väter hat sie aufgenommen, die Klagen von Generationen, das Gift und die Bitternis der Geschichte. Und ihr steht und guckt da so sich, wie unser Städtele brennt. Peretz starb 1915 und konnte noch nicht ahnen, was seinem Volk und damit auch der jiddischen Kultur noch bevorstand. Verständlich, dass die Gründer des Staates Israel für ihr Land eine andere Sprache wollten als die Sprache des Ghettos und des Lagers. In Peter Mensots Roman »Bibliothek der unerfüllten Träume« versucht die Freundin des Protagonisten, die nach Israel ausgewandert war, ihm das Verhältnis ihrer Landsleute zum Jiddischen zu erklären. Du musst wissen, dass die Leute in Israel richtiggehend Angst vor dem Jiddischen haben. Es ist fast so, als glaubten sie, unser nicht enden wollendes Unglück in der alten Heimat hätte etwas mit der Sprache zu tun. Anscheinend kann es in Israel erst die Enkelgeneration wagen, wieder an die Tradition der Großeltern anzuknüpfen. Die Gruppe Oi Division macht es mit Hingabe. Wir versuchen mehr, die Tradition aus der Zeit vor dem Krieg zu bewahren. Denn ein großer Teil der Klezmer-Musik kommt aus den USA. weil seit den 20er und 30er Jahren viele Musiker aus Osteuropa dorthin auswanderten. Das hat die Musik verändert. Sie ist zum Beispiel jazziger geworden. Auch kommen die meisten Aufnahmen aus der Zeit vor dem Krieg aus den USA, weil es dort die bessere Technik gab. Aber wir versuchen, so weit wie möglich Bücher, Aufnahmen und Material aus Moldawien, der Ukraine, Polen und Deutschland zu bekommen und versuchen, in die Zeit vor dem Krieg zu gehen. Und wir versuchen, die Musik der Hochzeitsfeiern eines polnischen Städels nachzuahmen, die noch nicht von westlicher Musik beeinflusst ist. In a way to imitate a wedding in a Polish Städtel or whatever. Einer hat sie fast alle inspiriert. John Zorn. Der New Yorker Avantgarde-Komponist, Musiker, Bandleader und Produzent bekennt sich explizit zu seiner jüdischen Herkunft und verarbeitet in seinen Projekten traditionell jüdische Elemente. John Zorn hat viele Alben in verschiedenen Formationen selbst eingespielt und fördert mit seinem Label Zadik jüdische Musik, die mit Jazz, experimenteller oder klassischer Musik neue Synthesen eingeht. In seinem Manifest über radikale jüdische Kultur erklärte er: Der Jude ist immer Ursprung einer doppelten Infragestellung gewesen. Der Infragestellung des Selbst und der Infragestellung des Anderen. Da ihm nie die Möglichkeit gewährt wird, aufzuhören, jüdisch zu sein, ist er gezwungen, die Frage seiner Identität zu formulieren. Daher ist er von Anbeginn mit dem Diskurs des Anderen konfrontiert. Und oft hängt sein Leben davon ab. Mir wurde klar, dass ein Jude jemand ist, der naiv glaubt, dass er, wenn er selbstlos zu seiner Gastkultur beiträgt, akzeptiert werden wird. Aber wir sind die Außenseiter der Welt. Das ist es, was mich anzog. Die Kultur des Außenseitertums. In seinem Label Zadik erschien auch Pinkus and the Pig, die Klezmer-Variante von Prokofjews Peter und der Wolf. Maurice Sendak erzählt die Geschichte von dem kleinen Pinkus, der das gefährliche Schwein besiegt, in Jinglisch, einem mit jiddischen Wörtern angereicherten Englisch. Gott im Himmel, kreit Pinkus, look out! And the buddy squawk gave out and flew frantically up into the old tree. The dog splashed in the pond, quacking crazily at the cat. Irgendwann in der Ukraine noch, als ich noch nicht 20 war, weil mit 20 bin ich dann ausgewandert, aber damals gab es ja kein Internet, oder also bei uns auf keinen Fall. Und deswegen hatten wir richtig Informationsmangel. Es mangelte an halt Platten und auch, wie gesagt, an Informationen. Aber irgendwie, manche Sachen haben halt durch Eisernen Vorhang das doch zu uns geschafft. Und deswegen habe ich dann, war John Zorn für mich immer ein Begriff. Und als er angeblich nach dem Tod seines Vaters die Plattenfirma, die Zadik-Plattenfirma gegründet hat und diese Sachen rausbrachte. Ich habe eine ganze Menge davon hier, keine Ahnung, ich glaube, es gibt keine andere Plattenfirma, von der ich so viele CDs besitzen würde. Juri Gurzi, Musiker und DJ. Sein Markenzeichen? Hut und auffällige Brille. Er kam mit 20 Jahren nach Berlin, wo er mit dem Schriftsteller Wladimir Kamina die Russendisco erfunden hat. Seitdem legen sie im alten Café Burge auf. Balkan Beats, Klezmerpunk und andere schräge Fusionen. Musik Mit seiner eigenen Band Rotfront hat Juri Gurzi den Emigrantski Reggae Muffin geprägt. Aktuelle politische Texte auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch oder Russisch. Zu einem Musikmix aus Rock, Reggae, Ska, Hip-Hop und Klezmer. Hey, Gypsy and Jew, our country is so proud of you. Gypsy, Jewish and gay, we sing this song for you today. In this tolerant world, there are many boys and girls. Ich im Moment bin auf der Suche nach der neuen deutsch-jüdischen Musik, weil ich glaube, es müsste sowas geben. Ich meine, ich habe immer darüber nachgedacht, immer wieder. Und jetzt neulich, als ich bei einem meiner DJ-Sets so nacheinander ein paar Sachen aufgelegt habe, wie meinen guten Freund und Kollegen Daniel Kahn, der auch in Berlin lebt, Judici, eine Berliner Band, die jiddische Klassiker so in Electro-Swing-Art interpretiert und dann irgendwas von Rotfront, von meiner anderen Band aufgelegt habe, und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich, hier können wir eigentlich von einer praktisch neuen Szene reden, aber es mussten doch bestimmt noch mehr Interpreten, Bands geben, die irgendwas Ähnliches machen, aber ich kenne sie nicht, und ich bin jetzt seit ein paar Wochen praktisch auf der Suche, weil ich glaube, das ist, also diese ganze Suche, dieser Prozess, diese Recherche ist das Thema für den neuen Sampler, den ich vielleicht 2012, wenn ich dann tatsächlich genug Stoff finde, rausbringen möchte. Die Gruppe Judici mit der deutsch-israelischen Popsängerin Maya Saban verwurstet die alten jiddischen Lieder zu Partymusik. So wird zum Beispiel Mein Städtele Belz, ein Stück, in dem es um den Verlust der Heimat geht, zum seichten Popsong. Ich hab verpflanzt mein Städtele Belz, yeah. Mein Heimale dort, wo ich hab meine kindrische Jorn verbracht. Kein Vergleich mit der Interpretation desselben Liedes von Josh Dolgin. Der kanadische Rapper mit dem Künstlernamen So Called behandelt die alten Stücke mit mehr Respekt. 2007 hat er ein Album mit dem doppeldeutigen Titel Ghetto Blaster veröffentlicht. Damit spielt er auf das Sprengen der Ghetto-Mauern an, in denen die jüdische Musik eingeschlossen ist, aber auch auf die Hip-Hop-Szene, die man sich ohne diese tragbaren Musikgeräte kaum vorstellen kann. Josh Dolgin ist für das Projekt durch die Welt gereist und hat mit 40 verschiedenen Musikern und Sängern gearbeitet. Theodor Bikel, der 1924 in Wien geborene Folksänger und Schauspieler, singt Mein Städtele Belz mit bemerkenswerter Intensität. Mein Städtele Belz, yeah, yeah, yeah. Mein Heimale dort, wo ich hab, meine kindrische Jungfrau. Im Internet findet man die verrücktesten Coverversionen berühmter Musik auf Jiddisch. Mozarts Zauberflöte zum Beispiel, Stücke von den Beatles oder von den Rolling Stones. Aber Wagner auf Jiddisch? Ausgerechnet Arien von dem bekennenden Antisemiten, dessen Opern von den Nazis propagandistisch ausgeschlachtet wurden und dessen Nachfahren mit Hitler eng befreundet waren? Begleiten weit, hei, hei, hei, hei. Das Frankfurter Schauspiel hat Rheingold und andere Wagner-Arien in Jiddisch auf die Bühne gebracht. In dem Shakespeare-Stück Kaufmann von Venedig. Der australische Regisseur Barry Kosky hält in seiner umstrittenen Inszenierung dem deutschen Publikum radikal die antisemitische Vergangenheit vor Augen. Mit jiddischer Kultur hat das allerdings nichts zu tun. Ins Jiddische übersetzt wurden die Wagner-Arien von Michael Felsenbaum. Es war für ihn keine leichte Entscheidung, denn Wagner ist in Israel nach wie vor verpönt. Ich habe bekommen das Brief von Schauspiel Frankfurt. Ich habe gemeint, mein Herz platzt. Ah, habe ich gesagt, warten Sie eine Woche. Ich muss mit meiner Mutter sprechen, weil wir haben 104 Tote in dem Krieg. Felsenbaum erinnert daran, dass vor dem Massenmord an den Juden, als das Jiddische noch eine verbreitete Kultursprache war, fast alle berühmten Bücher, Theaterstücke und Opern ins Jiddische übersetzt worden waren. Auch Wagner. Meine Mutter hat nicht gewusst, wer ist Richard Wagner. So einen Namen hat sie nicht gewusst. Keine Opera in ihrem Leben hat sie nicht gehört. Jiddischer Folklore, ja, sie kann tausende Lieder, aber sie weiß nicht, wer ist Richard Wagner. Und sie weiß nicht, dass er ist ein Operakomponist. Weiß nicht. Sie hat gesagt, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, er war ein pathologischer Antisemit. Sagt sie, unser Nachbar war so ein schrecklicher pathologischer Antisemit. Aber wir haben gelebt mit ihm zusammen 50 Jahre. Die Welt ist voll Banditen, a teuer Selimiten und alle fliehen Asche, wo der weiße Pfeffer wachsen. Beschiegene Tyrannen, verstellte Hooliganen, führen a dämonisch-technologischen Bardack. Danke Gott, dass ich mal gehen muss, aber gehen mal tun, ich bin schluss. Die israelische Gruppe Trio Carpion hat einen Hit aus dem Jahr 2007 verteitscht. The world is full of terror. If someone makes an error, he's gonna blow us up to bidi kingdom come. Das Original ist der umstrittene Titel Push the Button von der israelischen Gruppe T-Pex. Damit hatte sich T-Pex beim Eurovision Song Contest beworben und löste eine heftige Diskussion aus. Die Angst der Israelis vor der iranischen Bombe, ausgelöst durch einen Knopfdruck, das war dem Produzenten des Song Contests zu politisch. Aber Frontman Kobi Oz konterte: Vielleicht leben die Leute, die gegen diese Songs sind, in einer Seifenblase. Sie wollen nur Lieder über Liebe und Erdbeeren mit Schlagsahne, süße Songs. Aber die Welt geht in eine andere Richtung. Es gibt Gewalt und deshalb komische Gefühle. But nevertheless, he's gonna push the button. Push the button. Push the button. Push the button. Push the button. Push the button. Push the button. Nach langem Hin und Her durfte die Band dann doch mitmachen, schaffte es aber nur auf Platz 24 im Halbfinale. Aber in Israel war ihr Song ein Hit. In der Coverversion heißt Push the Button auf Jiddisch Quetsch das Knäppel. Das Wort quetschen hat im Jiddischen eine ganz besondere Bedeutung. Daniel Kahn, der den Verfremdungsklezmer nach Berlin gebracht hat. Quetsch. Ja, da muss ich meinen Freund Michael Wax zitieren. Er hat ein Buch Born to Quetsch geschrieben. Quetschen, das ist so, ich habe gerade frisch gepressten Orangensaft gequetscht. Ich habe die Orangen gequetscht. Aber in Jiddisch quetschen sich, das Reflexiv heißt so, klagen oder Es ist ein Lifestyle-Quetschen. Man kann ein Quetsch sein, ein Quetscher ist ein Quetsch. Der Kanadier Michael Wax wuchs in einer orthodoxen Familie auf und wurde ein erfolgreicher Stand-up-Comedian und Professor. Er gilt als einer der renommiertesten Vertreter der Jiddischistik. So heißt die Wissenschaft von der jiddischen Kultur. In seinem Buch Born to Quetsch schreibt er: Jiddisch ist vieles, aber eines nicht: unschuldig. Als kulturelles Phänomen, als Hauptsprache einer ganzen Gesellschaft, kann man sagen, dauerte die Blütezeit des Jiddischen vom ersten Kreuzzug bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, ein paar Jahre mehr oder weniger abgerechnet. Man könnte also sagen, dass wir es mit einer Sprache und Kultur zu tun haben, die in einem Massaker geboren wurde und in einem anderen starb. Okay, ein Mann sitzt im Zug, ein alter Mann, und er sagt, oi, bin ich durstig, oi, bin ich durstig, die ganze Zeit. Und nach einer Stunde, ein Mann so gegenüber von ihm, der ist so genervt, er geht in, so zum Kaffeewaggon und kommt zurück mit 2 Gläser Wasser. Und er gibt die dem alten Mann. Und der Alte trinkt das Wasser, sitzt 2 Minuten und dann fängt an, oi, bin ich gewähnt durstig. Daniel Kahn will von einem Ende der jiddischen Sprache nichts wissen. Jiddisch ist keine tote Sprache, es ist keine tote Kultur. Es wird uns alle überleben. Dennoch, das Jiddische steht auf der Liste der Gesellschaft für bedrohte Sprachen. Ich glaube, wir sind alle vom Aussterben bedroht. Und Kultur überhaupt. Aber es gibt tausende Menschen, die Jiddisch als Alltagssprache benutzen. Ich gehöre nicht zu denen, das sind die sehr religiösen, so Chassidim und so weiter. Aber ja, was bedroht ist, eine besondere Jiddisch, die zur säkularen, kosmopolitischen Welt vor und nach dem Krieg gehört. Diese Kultur ist bedroht, aber dies ist auch die Kultur, die wir schätzen. Daniel Kahn setzt auf die internationale Vernetzung. Mit seinen Musikerfreunden aus den USA, Russland und anderen Ländern hat er den Klezmerbund ins Leben gerufen, in der Hoffnung, das Jiddische als weltliche Kultursprache und den Klezmer als progressive, kämpferische Musik in die Zukunft zu retten. Der Klezmerbund ist eine internationale Arbeitsbündnis oder Gewerkschaft von jiddischer Kulturarbeiter, die bessere Bedingungen für deren Arbeit fordern und auch Respekt für die Kultur selbst unterstützen wollen. Ja, wir sind sehr progressiv und wollen so riesengute Partys machen. Das war Quetsch das Kneppel, die Wiederentdeckung der jiddischen Sprache und Musik von Ulrike Klausmann. Es sprachen Nicole Engeln, Matthias Lühn, Simon Roden und Henrik Stickern. Ton und Technik Daniel Dietmann und Kiwi Hornung. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012.